Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 2. Volkstädt bei Rudolstadt, 26. Mai 1788. Seit 8 Tagen bin ich nun hier in einer sehr angenehmen Gegend, eine kleine halbe Stunde von der Stadt und in einer sehr bequemen, heitern und reinlichen Wohnung. Das Glück hat es gefügt, dass ich ein neues Haus, das besser als auf dem Lande sonst geschieht, gebaut ist, finden musste. Es gehört einem wohlhabenden Manne, dem Kantor des Orts. Das Dorf liegt in einem schmalen, aber lieblichen Tale, das die Saale durchfließt, zwischen sanft ansteigenden Bergen. Von diesen habe ich eine sehr reizende Aussicht auf die Stadt, die sich am Fuße eines Berges herumschlingt, von weitem schon durch das fürstliche Schloss, das auf die Spitze des Felsen gepflanzt ist, sehr vorteilhaft angekündigt wird und zu der mich ein sehr angenehmer Fußpfad längs des Flusses an Gärten und Kornfeldern vorüberführt. In dem Dorfe selbst ist die Porzellanfabrik, die du vielleicht kennst. Ich habe 2 kleine Stunden nach Saalfeld, ebenso weit nach dem Schlosse Schwarzburg und zu verschiedenen zerstörten Schlössern, die ich alle miteinander nach und nach besuchen will. In der Stadt selbst habe ich an der Länge Feldschen und Beulwitzschen Familie eine sehr angenehme Bekanntschaft und bis jetzt noch die einzige, wie sie es vielleicht auch bleiben wird. Doch werde ich eine sehr nahe Anhänglichkeit an dieses Haus und eine ausschließende an irgendeine einzelne Person aus demselben sehr ernstlich zu vermeiden suchen. Es hätte mir etwas derart begegnen können, wenn ich mich mir selbst ganz hätte überlassen wollen. Aber jetzt wäre es gerade der schlimmste Zeitpunkt, wenn ich das bisschen Ordnung, das ich mit Mühe in meinen Kopf, mein Herz und in meine Geschäfte gebracht habe, durch eine solche Distraktion wieder über den Haufen werfen wollte. Ich habe vieles zum Lesen mit hierher gebracht. Es kommt nun darauf an, was zu Ausgangs meines Termins wird geschehen sein. Täglich stoße ich noch auf meinen Mangel an Lektüre und beinahe fürchte ich, dass ich die letzten 10 Jahre nie ganz werde ersetzen können. Daran hindert mich, wie immer, das leidige Bedürfnis, dass ich viel schreiben muss und der unglückliche Umstand, dass ich langsam arbeite, nach der gewissenhaftesten Zeitberechnung, wie sie sich nämlich bei solchen willkürlichen Fällen anstellen lässt, bleiben mir des Tages höchstens 3 Stunden zur Lektüre, und wie wenig ist das bei einer solchen Anzahl nur der unentbehrlichsten Schriften, die ich nachholen muss. Die Arbeiten, mit denen ich diesen Sommer zustande kommen möchte, sind der Geisterseher, der leicht auf 25 bis 30 Bogen anlaufen dürfte, der 2. Teil meiner niederländischen Rebellion und der Rest des 1. ein Theaterstück. Noch steht es dahin, ob dieses der Menschenfeind oder ein anderes sein werde, das ich, wie der Schwabe sagt, an der Kunkel habe und hier und da ein Aufsatz in den Merkur, aus dem bisherigen Lauf meiner Schreibereien zu schließen, dürfte dieses Unternehmen wohl fast übertrieben sein. Indessen wollen wir sehen. Geschieht auch nicht alles, so ist doch immer das gewonnen, was geschieht. Ganz bin ich hier doch noch nicht zu Hause, auch meine Arbeiten strömen noch nicht. Bin ich aber einmal darin, so weiß ich aus der Erfahrung, dass es rasch geht. Und weil alsdann die Unregelmäßigkeiten und Zerstreuungen wegfallen, die den Lauf meines Fleißes in der Stadt gehemmt haben, so gelingt es mir vielleicht alsdann desto länger in dieser Tätigkeit zu verharren. Ich freue mich, dass du wieder gesund bist. Dein Zustand scheint mir von gallischter Art. Du hattest dich doch nicht geärgert? Deinen letzten Brief, worin du mir davon schriebst, habe ich sehr spät bekommen, weil er mich nicht mehr in W. fand. Lass deine Briefe künftig unter der gewöhnlichen Adresse unmittelbar nach Rudolstadt laufen. Grüße mir die beiden herzlich. Lebe wohl. Schiller.